Ihr hört den Sunday Service und hier geht es natürlich weiter mit den Konzerttipps für die kommende Woche. Und eben gerade zu hören war Wise Blood. Hinter diesem Projekt verbirgt sich die Natalie Mehring und hat gerade eben mit The Innocents eine neue Platte veröffentlicht, die ziemlich spannend klingt. Das Ganze könnt ihr live erleben am Dienstag, den 17.02. in der Astra-Stube. Dann ist Mireille Wagner zu Gast und zwar im Medienbunker Feldstraße im Rahmen des, wie soll man sagen, der E-Philharmonie Körperstiftung. Gibt es jetzt einige Konzerte diese Woche. Und Mireille Wagner hat ja gerade erst vor kurzem mit When the Cellar Children See the Light of Day eine ziemlich düstere Platte veröffentlicht. Davon hier der Song 1, 2, 3, 4. Eine ganz große Dame mit ihrer Gitarre, nur mit Stimme und mit dem Anschlagen ihrer Saiten macht sie ziemlich viel große Gänsehaut-Atmosphäre. Ich habe sie mal live gesehen und das war schon ziemlich, ziemlich spannend. Jetzt spielt sie wieder live in Hamburg, Mireille Wagner. Am Dienstag, den 17.02. und zwar im Resonanzraum im Medienbunker Feldstraße, also dort, wo sonst das Übung gefährlich ist, in dem gleichen Gebäude. Der Resonanzraum, wo sich der nun exakt befindet, weiß ich nicht, aber ich schätze mal, alle Mireille Wagner-Fans wissen schon, wo sie hinpilgern müssen. Dann am Donnerstag, den 19.02. spielt der Mann im Molotow. Der Mann ist so ein, sag ich mal, Kunstprojekt von Die Türen. Die haben eine Platte aufgenommen im Herbst, einfach nur Der Mann betitelt. Und ja, hier kommen sie mit ihrem Song Wo fängt man an? Das Ganze live am Donnerstag im Molotow. Ich wünsche, ich wäre nicht so müde, doch die Gesellschaft ist schuld. Die Zeit, die ich hier verplempere, fordert viel Geduld. Die Zeit, die ich nicht mehr habe, gehört jetzt jemand anderem. Menschen ohne Grenzen leisten ohne Schwänzen. Dabei wollte ich mir den Scheiß hier nur in Ruhe anschauen. Doch fängt keiner erstmal an zu schreien. We'll be right back. sagst, was passierte mit Fick dich, werd nicht tun, was du mir sagst. Was passierte mit Fick dich, werd nicht tun, was du mir sagst. Was passierte mit Fick dich, werd nicht tun, was du mir sagst. So ein Montag kann schon schlauchen, doch du musst einmal aufstehen. So ein Dienstag kann schon schlauchen, doch du musst einmal aufstehen. So ein Mittwoch kann schon schlauchen, doch du musst einmal aufstehen. So ein Donnerstag, so ein Freitag, vielleicht auch Samstag, warum ist Sonntag? Das sind also die Türen alias der Mann. Und ja, die spielen natürlich ihr Album Wir sind der Mann, von dessen Song wir gerade hörten, Wo fängt man an? Also ziemlich viel, sag ich mal, Wortspielereien hier. Und klar, die Türen sind für sowas ja auch bekannt. Musikalisch sowieso immer eine gute Baustelle. Und ihr könnt sie live erleben am Donnerstag, den 19.02. im Molotow. Dann großes Kino, hoffe ich zumindest, im Hafenklang mit X-Hex. Wer das ist und wieso, weshalb, warum, erzähle ich euch gleich. Erstmal hier ein Song von den drei Ladies. Don't Wanna Lose. Super Sound irgendwie zwischen Garage und Punk, ja, das waren gerade I Don't Wanna Lose von X-Hex. Hinter X-Hex verbergen sich drei Damen aus Washington D.C. Betsy Wright und Laura Harris sind zwei davon. Die dritte, eine, ja, dann doch etwas vielleicht bekanntere, nämlich Mary Timoney, die hat schon ganz, ganz, ganz viel Musik gemacht mit Helium zum Beispiel, eine tolle Band, oder auch Solo ganz viele tolle Platten veröffentlicht. X-Hex ist das neueste Projekt von ihr und diesen anderen beiden Mitstreiterinnen, gegründet 2013, letztes Jahr im Herbst erschien mit Rips ihr Debütalbum, davon auch der gerade eben gehörte Song, und ihr könnt sie live erleben, am Donnerstag spielen X-Hex im im Molotow. Das Ganze ist hier auch Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Weiterer Song ist hier zu hören mit You Fall Apart. Ex-Hex mit ihrem Song You Fell Apart. Die drei Damen aus Washington spielen live im Hafenklang am Donnerstag, den 19.02. Das ist ihr Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Der erste für die heutige Sendung. Ebenfalls am Donnerstag live zu Gast im Körber Forum, auch im Rahmen von dieser Körper-Stiftungsgeschichte, die diese Woche läuft, spielen Schneider Rödelius oder Rödelius Schneider, so rum muss es eigentlich heißen. Hans-Joachim Rödelius, auch schon 80 Jahre alt, ist so eine Krautrock-Legende. In den 70ern bei vielen, vielen Bands gespielt. Stefan Schneider, zweiter am Bunde, kennt man von Bands wie Toro Kokorot oder auch früher mal bei Kreidler war mit dabei. Die beiden könnt ihr live erleben im Körperforum. Eintritt ist frei. Ihr müsst euch allerdings reservieren einen Platz. Das Ganze online unter körperforum.de. Hier kommen sie mit Stunden 1. Rödelius Schneider, lassen es ganz sphärisch und ruhig angehen. Stunden 1, der Song gerade eben von ihrem Album Stunden. Ihr könnt die beiden live erleben am Donnerstag im Körber. Forum Eintritt frei, allerdings Anmeldung über die Webseite körperforum.de. Am Freitag dann Marcel Gein zu Gast im Nordspeicher, ein relativ unbekannter junger Singer-Songwriter, der vor kurzem mit Passanten eine Platte rausgebracht hat, von der wir hier den Song hören, Nummer. Sind zwar nur paar Zahlen, doch da ruhst du besser an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dir helfen kann. Und es war vor ein paar Wochen, doch irgendwie nichts passiert. Natürlich wird's nicht besser, hab die Retour schon kassiert. Und irgendwas war immer, auch irgendwas, das bleibt. Vernunft und all die anderen, ständig keine Zeit. Ich weiß, irgendwas ging selten von mir aus. Das alles nie kapiert, und so schieß ich mich in. Schreist mir in den Hörer, nur mit mir lachst du nie. Rauchst 40 Zigaretten, schläfst am Tag und trinkst zu viel. Das alles hat wohl Gründe, nur welche weiß ich nicht. Oh, ich wünsch dir nur das Beste, bis bald. Und irgendwas war immer, auch irgendwas, das bleibt. Vernunft und all die anderen, wieder keine Zeit. Ich weiß, irgendwas ging selten von mir aus. Das alles nie kapiert, und so schieß ich mich hin. Das war Marcel Gein mit seinem Song Nummer. Mehr Zeugs von ihm gibt's live zu hören, und zwar im Nordspeicher am Freitag, den 20. Februar. Ebenfalls, Quatsch, einen Tag später, am 21.02. im Mojo Club zu Gast sind The Dö oder Do, wie man sie aussprechen möchte, also so ein bisschen skandinavisch geschrieben, so ein O mit so einem Strich durch, aber die kommen aus Frankreich, glaube ich zumindest. Haben letztes Jahr mit Shake Shook Shake eine neue Platte veröffentlicht, die ja ganz anders klingt als der Vorgänger. Anyway, hier kommen sie mit ihrem Song Despair, Hangover and Ecstasy. Oh.

einmal da. Das war eine große Portion Power-Pop von Marfa. Die Band könnt ihr sehen am Samstag in der Hasenschaukel. Das ist der 21. Februar. Am Sonntag dann sind Kitty, Daisy und Louis, die drei Geschwister aus England, zu Gast in der Großen Freiheit 36. Haben ja gerade eben erst mit The Third ihr drittes Album veröffentlicht. Und hier kommen sie mit No Action. Who is she that takes your compliments away from me? Who is she that blocks your eyes from seeing my beauty? Thought she's across the world, but do you sometimes wish she could be your girl? But do you sometimes wish she could be your girl? And darling, please forgive me if I'm wrong. With this other woman, I just can't get along. It could just be something going on in my head, but there ain't no action in my bed. What does she do to make you check up on her now and then? What does she do to make you feel so good to be her friend? Thought she's sometimes wish she could be your girl. Sometimes wish she could be your girl. Das waren Kitty, Daisy und Louis, ihr Song No Action vom neuesten Album The Third. Ihr könnt die drei live erleben mit ihrem Vintage-Equipment und ihren Vintage-Klamotten. Alles natürlich ziemlich stilecht gemacht. In der großen Freiheit 36, da spielen Kitty, Daisy und Louis am Sonntag, den 22.02. Am nächsten Montag dann, in genau einer Woche, sind Grand Roses zu Gast in der Astra-Stube vom Album Build on Schemes. Hier ihr Song Ambulance. Das hörten wir mit ihrem Song Ambulance, die Band live nächsten Montag zu Gast in der Astra-Stube. Am gleichen Tag, am 23. sind 10 Tricks Point Never oder ist 10 Tricks Point Never zu Gast in der Kulturkirche Altona. Hinter diesem Projekt verbirgt sich Daniel Lopatin, der ja mit Keyboards und Computern ziemlich komische Sounds macht, hier zu hören. Seinen Song Problem Areas. Ja, das waren also One Tricks Point Never mit Problem Areas. Das Ganze gibt's live in der Kulturkirche Altona nächsten Montag am 23. Februar. Ebenfalls an dem Tag zu Gast im Turmzimmer. Im Übrigen gefährlich sind Junior, die wir hier hören mit ihrem Song I Don't Listen Much. Tonight we sing our own songs from worlds that never touch. With words I reach out from mine, though I don't listen much. Am I looking for a sign, or is it just a phase to make me feel less alone for at least a couple days? 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes. It gets a little dark, and I end up closing my eyes, and then my heart. I'll never lie to you without lying to me. It's just a something I do without thinking. 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes. It gets a little dark, and I end up closing my eyes, and then my heart. I've been loved 'cause I am loved. I should be loved 'cause I do love. I shouldn't love you 'cause I need you. I shouldn't need you 'cause songs from worlds that never touch. With words I reach out from mine, though I don't listen much. 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes. 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes, and then my heart. 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes. 'Cause when I think too much, shit gets a little dark, and I end up closing my eyes. I've been loved 'cause I am loved. I should be loved 'cause I do love. I shouldn't love you 'cause I need you. I shouldn't need you 'cause I love you. It gets a little dark. Das war dann Junior mit ihrem Song I Don't Listen Much. Die spielen nächsten Montag, den 23.02. live im Turmzimmer im Übel und Gefährlich. Und das waren die Konzerttipps hier vom Sunday Service. Alle Konzerttermine könnt ihr nochmal nachlesen auf der Homepage unter sundayservice.de in der Playlist. Hier geht's weiter jetzt mit neuer Musik.